Ich lese einen Text aus der Bearbeitung von Titus Andronicus. 4. Aus Wald, den es mit Blut sprengt, stürzt das Reh des Tages, kommentiert von seinen Jägern. Ein Kunstwerk durch Gewalt und ein Triumph der Logik. Abgeschnitten Wort und Schrift. Die Künstler nach getaner Arbeit gehen mit Hoffnung, dass der Ruhm sie nicht erreicht. Das Kunstwerk ausgestellt rennt hin und her. Auf dem Theater Laufsteg zwischen Mensch und Mensch im Ozean der Angst. Die Angst des Publikums, kein Mensch ist auf der Bühne. Maschinen reden, spielen, gehen. Die Angst der Spieler, unten sitzt kein Mensch. Maschinen lachen und flüstern, rascheln mit den Kleidern und klappern mit den Händen ab und zu. Glasaugenblicke leuchten aus dem Dunkel. Der Dichter singt, sein Lied behält Humor, Humor des Fleischers oder der Verzweiflung, das Resultat der gotischen Liebeskunst. Das Blut im Mund erstickt nicht seine Stimme, sie schwingt sich auf zu nicht geheuren Höhen. Er bindet schamlos sich die Maske vor des geilen Onkels, Kenner vieler Künste, und seine Maske wächst auf meine Haut. Warum bricht seine Stimme nicht noch meine, die seinen blutgetränkten Text ihm nachsingt? In den Elendsquartieren seiner Seele, in meinen Träumen sind sie mein Quartier, wartet ein Mörder stumm auf seine Zeit, der manchmal an die dünne Decke klopft, als ob er die Bewohner necken will. Hier bin ich, ich bin hier und nicht mehr hier. Wenn sie mit Knüppeln wild in seiner Tür stehen, klopft er aus einem anderen Zimmer schon. Hier bin ich, yes, it's me, the mocking killer. Hört ihr mein Messer schwirren, auf bald, ihr Lieben. Wie auf dem Markusplatz die Katze, die vom Hund gelernt hat, mit dem Schweif zu wedeln. Er fegt am Boden unsichtbaren Staub, wenn ein Tourist ihr übers Fell streicht. Aber die Krallen eingezogen sind parat, die Adern aufzuhacken, dem Mäzen. In der Epoche des Tourismus, Mord ist Gnade. Sehen heißt die Bilder töten. Im grauen Mantel meines Niemands Namens, dein Mörder William Shakespeare ist mein Mörder. Sein Mord ist unsere Hochzeit, William Shakespeare. Mein Name und dein Name glühen im Blut, das er vergossen hat mit unserer Tinte. Ich möchte Ihnen noch vorlesen eine Shakespeare-Rede von, ja, vor 2 Jahren oder sowas. Nee, vor einem Jahr. Shakespeare, eine Differenz. Versuch, über Shakespeare zu schreiben, zwischen Berlin, Frankfurt, Mailand, Genua. Mit dem Haufen der Notizen wächst der Horror vor der Formulierung. Shakespeare am nächsten in Genua, nachts im mittelalterlichen Stadtkern und in Hafennähe. Enge Gassen, im Mittelalter waren sie mit Ketten abgesperrt gegen das Volk, zwischen den Palästen der Aristokratie des Stadtstaats, der Dorias zum Beispiel, die Udo Lindenberg populär gemacht hat. An einer Hauswand die Sprühschrift, Welcome to Hell, no pity here. Willkommen in der Hölle, hier kein Mitleid. Das Ganze wie der Weg zum Globe in Giordano Brunos Beschreibung. An Kneipen, Bordellen, Mördergruben vorbei. Erinnerung an die erste Lektüre, Hamlet aus der Schulbibliothek. Gegen die Warnung des Lehrers an den 13-Jährigen vor der Schwierigkeit des Originals. Ein schwarzer Lederband, auf der Titelseite der Stempel des ehemals großherzoglichen Gymnasiums. Ich ahnte mehr, als ich verstand. Aber der Sprung macht die Erfahrung, nicht der Schritt. Das Stück selbst ist der Versuch, eine Erfahrung zu beschreiben, die keine Wirklichkeit hat in der Zeit der Beschreibung. Ein Endspiel in der Morgenröte eines unbekannten Tags. Doch seht, der Morgen geht im roten Mantel über den Tau des Hügels dort im Osten. Fast 400 Jahre später eine andere Lesart. Im roten Mantel geht der Morgen durch den Tau, der scheint von seinem Gang wie Blut. Dazwischen liegt für meine Generation der lange Marsch durch die Höllen der Aufklärung, durch den Blutsumpf der Ideologien. Hitlers geografischer Lapsus, Genozid in Europa statt wie gewohnt und Praxis heute wie gestern in Afrika, Asien, Amerika. Der Veitstanz der Dialektik in den Moskauer Prozessen. Der lieblose Blick auf die Wirklichkeit der Arbeits- und Vernichtungslager. Die Dorf- gegen Stadt-Utopie des Hegel-Lesers und Verlaine-Liebhabers Pol Pot. Die verspätete jüdische Rache am falschen Objekt. Klassischer Fall von verspätetem Gehorsam. Der Starkrampf einer zum Sieger geschlagenen Partei beim Umgang mit der geschenkten oder aufgezwungenen Macht in der Mangelwirtschaft des realen Sozialismus. Die Narben schreien nach Wunden und die Macht ist über sie gekommen wie ein Schlag. Der Clinch von Revolution und Konterrevolution als Grundfigur der Mammutkatastrophen des Jahrhunderts. Shakespeare ist ein Spiegel durch die Zeiten, unsere Hoffnung eine Welt, die er nicht mehr reflektiert. Wir sind bei uns nicht angekommen, solange Shakespeare unsere Stücke schreibt. Die Anfangszeile von Mirandas Song aus Ordens Kommentar zu Sturm, My dear one is mine as mirrors are lonely, mein Geliebter oder meine Geliebte ist mein, wie Spiegel einsam sind, ist eine Shakespeare-Metapher, die über Shakespeare hinausgreift. No more heroes, no more Shakespeare-os, lautet der Refrain eines Punk-Songs. Ein Hölderlin-Fragment beschreibt den unerlösten Shakespeare. Wildharrend in der furchtbaren Rüstung Jahrtausende. Shakespeares Wildnis, worauf wartet er, warum in Rüstung und wie lange noch? Shakespeare ist ein Geheimnis, warum soll ich es sein, der es verrät? Gesetzt, ich kennte es. Und warum im Shakespeare-fernen Weimar? Ich habe die Einladung angenommen und stehe nun vor Ihnen, Sand in den Händen, der mir durch die Finger rinnt. Hamlet ist ein Lustobjekt der Interpreten. Für Eliot die Mona Lisa der Literatur ein misslungenes Stück. Die Reste des Rächerdramas, marktgängiges Zeitgenre wie heute der Horrorfilm, ragen sperrig in die neue Konstruktion, behindern Shakespeares Material in der Entfaltung. Ein Diskurs, den das Schweigen bricht. Die Dominanz der Monologe ist kein Zufall. Hamlet hat keinen Partner. Für Carl Schmitt ein bewusst aus politischen Gründen verwirrter und verdunkelter Text, begonnen in der Regierungszeit der Elisabeth, abgeschlossen nach der Machtübernahme des ersten Stuart, Sohn einer Mutter, die den Mörder ihres Mannes geheiratet hatte und unter dem Beil starb. Eine Hamlet-Figur. Der Einbruch der Zeit in das Spiel konstituiert den Mythos. Der Mythos ist ein Aggregat. Eine Maschine, an die immer neue und andere Maschinen angeschlossen werden können. Er transportiert die Energie, bis die wachsende Beschleunigung den Kulturkreis sprengt. Meine erste Hürde bei der Lektüre war Horatios befremdliche Rede, befremdlich aus dem Mund des Studenten von Wittenberg beim Auftritt des Toten an der Küste von Helsingør. Als Rom im Stand der höchsten Blüte war und gerade bevor der mächtige Cäsar fiel, standen die Gräber leer, verhüllt, die Toten kreischten und heulten durch die Gassen Roms. Blutig der Tau, Feuer geschweift, die Sterne, die Sonne fleckig und der feuchte Mond, auf dessen Einfluss Neptuns Reich sich gründet, krank an Verfinsterung wie zum jüngsten Tag. Geschichte im Naturzusammenhang. Shakespeares Blick ist der Blick der Epoche. Nie zuvor sind die Interessen so nackt aufgetreten, ohne den Faltenwurf des Kostüms der Ideen. Menschen sind gestorben von Zeit zu Zeit und Würmer haben sie gegessen, aber nicht aus Liebe. Die Toten haben ihren Platz auf seiner Bühne, die Natur hat Stimmrecht. Das hieß in der Sprache des 19. Jahrhunderts, die zwischen Oder und Elbe noch Konferenzsprache ist, Shakespeare hat keine Philosophie, keinen Sinn für Geschichte. Seine Römer sind aus London. Inzwischen ist der Krieg der Landschaften, die am Verschwinden des Menschen arbeiten, der sie verwüstet hat, keine Metapher mehr. Finstere Zeiten, als ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen war. Die Zeiten sind heller geworden, der Schatten geht aus, ein Verbrechen, das Schweigen über die Bäume. Der Schrecken, der von Shakespeares Spiegelungen ausgeht, ist die Wiederkehr des Gleichen. Ein Schrecken, der Nietzsche, den gottverlassenen Pastorensohn, aus dem Elend der Philosophien in seinen Messertanz mit den Gespenstern aus der Zukunft trieb. Aus dem Schweigen der Akademien auf das glühende Drahtseil der Geschichte. Gespannt von einem Irren voll mit Lärm und Wut zwischen Morgen und Morgen und Morgen. Das Und trägt den Akzent. Die Wahrheit reißt im Zwischendeck. Der Abgrund ist die Hoffnung. Wassily Grossmann lässt Stalin, den verdienten Mörder des Volkes, wie Brecht ihn genannt hat, in den deutschen Panzertürmen gegen Moskau tausendfach den ermordeten Trotzki sehen. Schöpfer der Roten Armee und Henker von Kronstadt. Eine Shakespeare-Variation. Macbeth sieht Benkos Geist. Und eine Differenz. Unsere Aufgabe oder der Rest wird Statistik sein und eine Sache der Computer ist die Arbeit an der Differenz. Hamlet, der Versager, hat sie nicht geleistet. Dies sein Verbrechen. Prospero ist der untote Hamlet. Immerhin zerbricht er seinen Stab. Replik auf Calibans des neuen Shakespeare-Lesers. Aktuellen Vorwurf an alle bisherige Kultur. You taught me language and my profitant is I know how to curse. Sprache lehrtest du mich und mein Profit ist, ich kann fluchen.